Du hast wohl recht, das Stückchen klingt zu schlecht. Ich muss mich also zwingen, was stört dich, es zu singen?